Erster, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich singe Lieder für dich vor allen Göttern. Zweiter, ich bete in deinem Haus. Ich danke dir für deine Liebe. Du bist immer da. Dein Wort ist sehr wichtig. Dritter, ich habe dich gerufen. Du hast mir geantwortet. Du hast mir Mut und Kraft gegeben. Vierter, alle Könige der Welt danken dir, Jahwe. Sie haben deine Worte gehört. Fünfter, sie singen von den Wegen von Jahwe. Jahwe ist sehr groß. Sechster, Jahwe ist hoch oben. Aber er sieht die kleinen Menschen. Er sieht auch die stolzen Menschen. Siebter, ich habe große Angst und Probleme. Aber du hilfst mir. Du rettest mich vor der Wut meiner Feinde. Achter, Jahwe macht alles gut für mich. Deine Liebe bleibt für immer. Du hast mich gemacht. Bitte verlass mich nicht.